Geschichten und Hörspielen hervorgetreten. Mit seinem psychiatriekritischen Werk beabsichtigt er eine permanente Verunsicherung des chronisch an Verdrängung leidenden öffentlichen und privaten Bewusstseins. Aus Anlass seines 70. Geburtstages bringen wir heute sein Hörspiel »Der Tod des Patienten löst alle Probleme« aus dem Jahr 1981. Der Autor schrieb dazu: Dieses Hörspiel beschreibt keinen Fall, es ist der Fall. Die zum Kontext zusammengefügten Zitate, Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Gerichtsurteile und so weiter sind authentisch. Sie sind dokumentarisch belegt. Nur die Namen der beteiligten Personen sowie die tatsächlichen Orte des Geschehens wurden verändert. Das Schicksal des Patienten Wernicke ist nur eines von tausenden ähnlicher Schicksale. Am Beispiel dieses einzelnen Falles, an den Widersprüchen und Ungereimtheiten der privaten und öffentlichen Interpretation werden beschämende Missstände deutlich. Die therapeutische Ohnmacht einer am mechanistischen Krankheitsbegriff orientierten Psychiatrie, die Fragwürdigkeit einer Rechtsprechung, die es befangen in Autoritätszugehörigkeit Ärzten gestattet, einem Patienten unkorrigierbaren Schaden zuzufügen. Ein Hörspiel soll, indem es mehr Fragen stellt als beantwortet, eine Diskussion in Gang halten, die erfahrungsgemäß immer dann einzuschlafen droht, wenn der Gesetzgeber sein soziales Gewissen durch Geldspenden beschwichtigt hat und wenn die Gesellschaft die Verschleierung und Vertuschung der in ihren Institutionen erzeugten Übel wieder einmal erfolgreich gelungen ist. Göppingen, den 12. Juni 1977. Sehr geehrter Herr, in der Wochenendbeilage Ihrer Zeitung vom 18.05.1977, ich bin eifriger Leser, lese ich »Der kritische Patient« von Herrn Dr. Paul Schmitzheimer. Ich bin 74-jährige Mutter unseres Sohnes Helmut Wernicke, geboren am 23. Mai 1936 in Halle an der Saale. Unser Sohn war einseitig begabt und zeigte viel Interesse an technischen Dingen. Er lernte Elektriker und bestand seine Lehrzeit mit gut. Sein Betragen war gut, Milieuwechsel und vieles mehr führte zu seelischen Spannungen und Konzentrationsmangel. Arbeit bis 1956 in Pforzheim, Firma Bauer. Er kam 1957 in die Neustädter Nervenklinik nach Vorschlag der Ärzte zur guten Diagnosestellung, stationären Aufnahme und Behandlung. Später, nach ungefähr einem Jahr, wurde er nach Beckenried, Landeskrankenhaus, verlegt. Hier ging es dann immer weniger gut in der Behandlung. Psychiatrisches Landeskrankenhaus, Beckenried, Direktion. Herr Helmut Wernicke, geboren am 23. Mai 1936 in Halle-Saale, leidet an einem schizophrenen Paranoid, das mit akustischen Halluzinationen sowie massiver Aggressionsneigung einhergeht. Der Patient hört Stimmen, die ihm Befehle erteilen, sich selbst zu strafen, indem er sich schlägt und sich Verletzungen zufügt. Da der Patient sich selbst und seine Bezugspersonen in unberechenbarer Weise akut gefährdet, laut Auskunft seines Vaters hat er seine Eltern wiederholt tätlich angegriffen, erscheint seine Unterbringung in einem Landeskrankenhaus aus ärztlicher Sicht dringend geboten. Dr. Bechtold, Regierungsmedizinalrat. All meine Bemühungen um Entlassung unseres Sohnes wurden abgelehnt. Er sei aggressiv und es bestehe Suizidgefahr für ihn selbst. Er hat viel Schaden in den geschlossenen Abteilungen erlitten, an Leib und Leben. Schlüsselbeinbrüche zweimal, durch Insulinschock Herzschaden. Die vorderen Zähne am Oberkiefer verloren. 1967 rechtes Auge verloren. Es sei gedrückt und wurde vom Oberarzt Dr. Löffler Neustädter Augenklinik entfernt. Und wir wurden erst später davon in Kenntnis gesetzt. Psychiatrisches Landeskrankenhaus Beckenried. Unsere inzwischen angestellten Nachforschungen haben ergeben, dass sich einige der von den Eltern des Patienten Wernicke erwähnten Vorkommnisse nach Aussagen der Pfleger doch etwas anders darstellen. So war beispielsweise der Patient Schober, der den Eltern gesagt hat, ihr Sohn sei von Herrn Buschbeck mit dem Schlüssel geschlagen worden, zu der fraglichen Zeit gar nicht auf der Abteilung, sondern unten im Hof, sodass er den Vorfall gar nicht beobachten konnte. Die beteiligten Pfleger bleiben bei der Aussage, dass der Patient Wernicke zuerst angegriffen hat und durch eine Abwehrbewegung von Herrn Buschbeck mit dem Kopf gegen den Türpfosten schlug und sich dadurch die blutende Verletzung an der Schläfe zugezogen hat. Auch kann ich mich bei den ärztlichen Visiten täglich selbst davon überzeugen, dass der Patient Wernicke fast ständig aggressiv ist. Ich selbst kann sein Zimmer nicht betreten, ohne dass er sofort auf mich losgeht. Ich habe jedenfalls keinen Anlass daran zu zweifeln, dass dieser schwerkranke Patient die Pfleger, wie zuvor seine Mitpatienten, dauernd angreift. Dr. Reinepper, Abteilungsarzt. Wir besuchten nach Möglichkeit unseren Sohn wöchentlich ein- bis zweimal. 1971 wurde eine stereotaktische Hirnoperation ohne unsere Einwilligung durchgeführt. Man sagte, uns fehle das medizinische Verständnis und bestimmte Dr. Seewald, praktischer Arzt in Beckenried, als Befürworter für diese sehr gefahrvolle Operation. Man hat uns als Eltern ganz übergangen. Wir wissen bis heute noch nicht, wer diese furchtbare Tat beging. Herr Dr. Fahrenholz, Medizinalrat am Landeskrankenhaus Beckenried, hat es dann eingeleitet. Psychiatrisches Landeskrankenhaus Beckenried, Direktion. Beckenried, 27.07.1964. Sehr geehrte Frau Wernicke, wie wir Ihnen bei Ihrer letzten Rücksprache zu erklären versuchten, planen wir bei Ihrem Sohn zur Besserung seines psychischen Zustandes eine Hirnoperation, die in der wissenschaftlichen Literatur als Leukotomie bezeichnet wird. Dieser verhältnismäßig selten indizierte und praktizierte Eingriff scheint uns bei der ungewöhnlichen Schwere und dem außergewöhnlich ungünstigen Verlauf des Krankheitsbildes, das bislang allen therapeutischen Bemühungen trotzte, angezeigt. Immer wenn ich unseren Sohn besuchen wollte, bekam ich an der Tür den Bescheid, Ihr Sohn ist nicht hier, in 10 Tagen können Sie wiederkommen. Ich habe immer wieder versucht, es zu erfahren von diesen Ärzten im Beckenried und auch von den Pflegern, doch niemand durfte es mir sagen, wo diese Operation durchgeführt wurde. Wir wissen es leider bis heute noch nicht. Meine Vermutungen gehen dahin, es könnte Dr. Dennert Bad Homburg oder in Frankfurt gewesen sein. Ach, könnte ich es doch erfahren. Ich wollte es Ihnen ganz gerne danken, auch wenn Sie es wünschen finanziell. Es soll ja hier nur einige dieser Hirnchirurgen geben. Professor Mangold Freiburg, glaube ich nicht. Er soll es nur mit Unterschrift der Eltern tun. Professor Sauter Frankfurt? Ich weiß es nicht. Wir versprechen uns, durch die Operation eine Besserung des derzeitigen Zustandes Ihres Sohnes zu erzielen, die zumindest so weit gehen sollte, dass er ohne Bedenken auf einer etwas gelockerten Abteilung in der Gemeinschaft betreut werden könnte. Wir sind alt und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Unsere Nerven sind vollkommen strapaziert und verbraucht. Jetzt bekommt unser Sohn noch 14 täglich eine Injektion Dapotum D. Auch hierüber erfahren wir vom Arzt nichts Näheres. Der Arzt oder die Ärztin sagt nur, zur Beruhigung. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass der postoperative Zustand Ihres Sohnes einen Entlassungsversuch und eine Betreuung im familiären Milieu bei Ihnen möglich werden ließe. Ich gebe mir unendliche Mühe in Ernährung und Pflege sowie Unterhaltung und Beschäftigung. Doch eine Besserung seines Geistes und Gedächtnisses konnte ich nicht erreichen. Seine Antriebskraft im Denken ist vollkommen zerstört. Es haftet nichts im Gedächtnis. Ein solcher Milieuwechsel könnte womöglich eine grundsätzliche Besserung im Befinden Ihres Sohnes bewirken, womit allerdings nicht unbedingt zu rechnen ist. Zurzeit stellt Ihr Sohn jedoch, wie Sie wissen, eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit dar, sodass bei seinem derzeitigen Zustand jeglicher Entlassungsversuch von uns abgelehnt werden muss. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bechtold, Regierungsmedizinalrat. Dr. Fahrenholz hat 100%ige Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Er bekommt nur eine kleine Rente von 105 Mark im Monat. Es ist seine Lehrzeit und seine Arbeitszeit. Unser Sohn redet nur vom Stechen und leidet unter furchtbaren Angstzuständen. Wir möchten Anzeige gegen diese Ärzte erstatten. Wir haben unseren Sohn seit Mai 1973 zu Hause. Ist es nach so vielen Jahren noch möglich? Darf ich um eine Antwort bitten? Hochachtungsvoll grüßt Elisabeth Wernicke. Wie verlief die psychiatrische Behandlung des Patienten Wernicke tatsächlich? Wie kam es zur Bestellung des Amtspflegers Dr. Seewald? Warum wurden die nächsten Angehörigen des Patienten bei der Bestellung der Pflegschaft übergangen? Wer führte die Hirnoperation durch? Wo wurde die Operation durchgeführt? Wie wirkte sich die Operation auf den Krankheitszustand des Patienten aus? Wie war sein Befinden vor der Operation? Wie war es nach der Operation? Wie war die Beziehung des Patienten zu seinen Eltern? Lehen, den 20.06.54. Liebe Mutti, deinen Brief vom 27.05. habe ich dankend erhalten. Hast du damals dem Horst auf den Brief geantwortet? Mag es in St. Peter auch noch so schön sein, deshalb bin ich doch noch sehr verlassen, weil ich noch keinen Freund gefunden habe. Ich werde aber noch weiter müssen als bis nach Villingen, vielleicht nach Mannheim, eins von beiden. Du scheinst wieder sehr viel zu arbeiten. Arbeite nur so viel, wie du vertragen kannst. denke immer, dass etwas noch wichtiger ist als schuften und dabei die klare Sicht verlieren. Du darfst dir den Schwarzwald nicht so felsig vorstellen wie die Zugspitze. Es sind steile Berge, hauptsächlich mit Fichten und Tannen bewachsen. Wir sind mit der Personenseilbahn gefahren. Sie läuft fast geräuschlos. Es ist die erste Seilbahn der Welt nach dem Umlaufsystem. Der Vati schreibt nicht mehr dieses Jahr, weil er sagt, er hat lange genug geschrieben. Jetzt bin ich erst mal dran. Er kocht dafür jetzt immer Pudding. So, liebe Mutti, nun werde ich doch deine Fragen beantwortet haben. Alles Liebe. Nächste Woche zur gleichen Zeit. Grüß dich, Vati und Soni. Dieser Brief ist ein Andenken an gesunde Tage. Amtsgericht Beckenried, Beckenried, den 8. Januar 1958. Die vom Landratsamt Beckenried durch Verfügung vom 30. November 1957 angeordnete Unterbringung des am 23.05.1936 in Halle an der Saale geborenen, ledigen Helmut Wernicke im psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried wird gemäß § 3 Absatz 2 des Unterbringungsgesetzes vom 16. Mai 1955, Gesetzblatt für Baden-Württemberg, Seite 87 und folgende, im Folgenden kurz UG genannt, für zulässig erklärt. Gründe. Der Kranke ist am 28. November 1957 im psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried persönlich untersucht worden. In dem darüber ausgestellten ärztlichen Zeugnis und der gutachtlichen Äußerung des Leiters dieser Krankenanstalt vom 29. November 1957 wird bestätigt, dass der Kranke an einer Krankheit leidet im Sinne von § 2 Absatz 1 UG, nämlich an Schizophrenie. Weiter wird darin bestätigt, dass der Kranke für sich selbst und andere gefährlich und dass er ohne Anstaltspflege der Gefahr der Verwahrlosung und ernster Gesundheitsschädigung ausgesetzt ist. Die mündliche Anhörung des Kranken unterblieb gemäß § 13 Absatz 2 UG, da nach ärztlichem Gutachten vom 28. November 1957 dadurch gesundheitliche Nachteile für den Kranken zu besorgen gewesen wären. Gezeichnet Weber, Nolte. Liebe Frau Wernicke, ich bin aus den Ferien zurück und habe heute Morgen soeben Ihren Brief erhalten, in dem Sie mir Ihre Überlegungen schildern, ob Sie nicht doch wieder in Ihrem früheren Beruf als Krankenpflegerin arbeiten sollen, um auf diesem Wege Ihrem Sohn näher kommen zu können. Beim Frühstück habe ich soeben auch mit meinem Mann über Sie gesprochen, der wie ich lebhaften Anteil an Ihrem Schicksal nimmt und sich auch persönlich an Sie erinnert, da Sie ja auf seiner Station am hiesigen Krankenhaus einmal gearbeitet haben. Er ist Studienkollege von Professor Berrenrath, kommt auch gelegentlich nach Beckenried und ist mit den dortigen Verhältnissen vertraut. Er meint wie ich, dass der von Ihnen erwogene Weg nicht gangbar sei. Aus vielerlei Gründen, deren Darlegung zu weit führen würde, und rät, Sie möchten jetzt vor allem an Ihre eigene Gesundheit denken und Ihre Kräfte ganz für Ihre häufigen Krankenbesuche bei Helmut aufsparen. Auch ich habe Ihren Sohn übrigens unlängst besucht und finde, er ist ein lieber und guter Junge mit einem sehr guten Charakter. Und Sie können trotz allem Freude an ihm haben. Alles in allem bin ich voller Hoffnung, dass es ihm, wenn wir nur genug Geduld aufbringen, besser gehen wird. Er hat auch letzthin davon gesprochen, dass der Vater früher schon mal stolz auf ihn war. Der Vater soll ihm zeigen, dass er auch heute noch stolz auf ihn ist und ihn mag. Landgericht Neustädt, 4. Zivilkammer. Neustädt, den 25. Februar 1959. Beschluss. Die Beschwerde der Frau Elisabeth Wernicke, geborene Kunold, gegen den Beschluss des Amtsgerichts Beckenried vom 22. Dezember 1958, durch den die Unterbringung ihres Sohnes Helmut Wernicke im psychiatrischen Landeskrankenhaus für zulässig erklärt worden war, wird als unbegründet zurückgewiesen. Gründe. Der am 23.05.1936 in Halle an der Saale geborene Sohn der Beschwerdeführerin, Helmut Wernicke, befindet sich seit dem 29. November 1957 auf Veranlassung des staatlichen Gesundheitsamts Neustädt und des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Neustädt zur stationären Behandlung im psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried. Die Unterbringung wurde angeordnet aufgrund eines bedrohlichen Verhaltens des Helmut Wernicke gegenüber seinen Eltern, über welches sich der Vater des Untergebrachten am 27.11.1957 vor dem Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Neustädt ausführlich geäußert hatte. Das damalige Verhalten des Untergebrachten wurde von dem behandelnden Arzt Dr. Schütz des psychiatrischen Landeskrankenhauses Beckenried klinisch als ein akuter Schub der Schizophrenie erkannt. Hofmeister Kolb, Freiherr von Laufenburg. Man anerkennt allgemein, dass Sie beide sehr gute Eltern sind und dass Sie, liebe Frau Wernicke, sich sehr liebevoll um Ihren Sohn kümmern. Sie haben nicht den geringsten Grund, sich in irgendeiner Weise betroffen zu fühlen. Wirklich nicht. Ich versichere es Ihnen. Oberlandesgericht Grossau, 5. Zivilsenat in Neustädt, Neustädt den 4. Mai 1959. Beschluss. Die sofortige weitere Beschwerde der Frau Elisabeth Wernicke, geborene Kunold in Göppingen, gegen den Beschluss des Landgerichts Neustädt vom 25. Februar 1959 wird zurückgewiesen. Das Verfahren ist gebühren- und auslagenfrei. Gründe. Das Landgericht hat in bedenkenfreier Weise die Notwendigkeit einer weiteren Unterbringung von Helmut Wernicke und damit das Vorliegen der Voraussetzungen von § 2 und 3 UG festgestellt. Helmut Wernicke leidet danach an einer ungünstig verlaufenden schizophrenen Prozesspsychose. Als Folge seiner geistigen Erkrankung ist er, wie das Landgericht weiter darlegt, für sich selbst gefährlich. Ohne Anstaltspflege wäre er der Gefahr ernsthafter Gesundheitsschädigung ausgesetzt. Mausbach, Dr. Kuhlmann, Schöntal. Der Staat ist nun einmal haftbar für die Patienten in den psychiatrischen Anstalten und es fällt auf ihn zurück, wenn etwas passiert durch die Kranken. Es ist somit vollkommen überflüssig, liebe Frau Wernicke, dass Sie sich persönlich betroffen fühlen, wenn man Helmut nicht zu Ihnen nach Hause entlässt. Es geht einfach nicht. Tagebuch, Helmut. Am 21.03.64 gereinigte blaue Anzugshose zurückgegeben und neues Hemd, beige Farbe, Kragenweite 41, Helmut Wernicke gezeichnet, abgegeben. Helmut ging es nicht gut. Am 28.03.64 Fati besuchte Helmut. Es ging ein wenig besser, zwei Apfelsinen und Kekse gegessen und auch Antwort gegeben. Am 3.04.64 Mutti besuchte Helmut, Haar nass, Mund blutig, in braunem Trainingsanzug. Er musste in der Zelle sein, sonst war er ruhig, wollte aber nach Hause, gab sich auch Mühe, ruhig zu bleiben. Wie gesundheitsschädlich ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus? Ich habe da Ersatzdienst gemacht, sogenannten zivilen Ersatzdienst. Da habe ich das alles von innen gesehen. Ein halbes Jahr war ich da. Da habe ich gesehen, was los ist. Da ist einer dem anderen sein Teufel. Gewalttätigkeit? Jede Menge. Da war einer auf der Station in der geschlossenen, Otto hieß der, mit einem Hirnschaden, ein Kerl wie ein Schrank. Der hat seine ganze Umgebung schikaniert. Ein richtiges Schreckensregiment hat er geführt. 17.04.64, weißes neues Hemd abgegeben, Pullover mitgenommen zum Waschen. 25.04.64, Pullover gereinigt zurückgebracht, Helmut wieder im Anzug des Krankenhauses, Nase geblutet, angeblich perniziöse Anämie, Chapolon, Leberspritze. 4.05.64, grüne Hosen mitgenommen zum Reinigen, Kerzen gewickelt. Worin besteht die Beschäftigungstherapie? 9.05.64, Helmut war freundlich und gut. Etwas gegessen und Kerzen gewickelt. Auch privat und als Geschenk für Dr. Bechtold. Sehr geehrte Frau Wernicke, nachdem unsere Tätigkeit beendet ist, gestatten wir uns wie folgt abzurechnen. Pauschalhonorar laut Vereinbarung D-Mark 500. Unkostenpauschale D-Mark 20. Fotokopien 38 RV D-Mark 38. 5,5% Mehrwertsteuer, D-Mark 30,70. Summe D-Mark 588,70. Abzüglich bezahlter D-Mark 200. Summe D-Mark 388,70. Wir bitten höflich um Überweisung des Restbetrages. Mit vorzüglicher Hochachtung, Gerd Wiedemann, H. Preuß, Rechtsanwälte. 14.05.64, Helmut neue Hose, Diolen-Sommerhose gebracht. Gleich angezogen und schmutzige Trainingshose mit nach Hause genommen zum Waschen und Gummiband einziehen. Er freute sich, dass ich zu Besuch kam und war recht freundlich und aufmerksam zu mir. Da es mir bei dem heutigen Regenwetter recht kühl war, legte er den Fensterflügel zu. Von 15 Uhr bis 16.45 Uhr Pfleger Woller dabei. Vor allem auf einen der Mitpatienten hatte der es abgesehen. Der hieß Löffelchen, war sein Spitzname, war ein Epileptiker, so ein ganz schmales Hemd. Der kriegte jede Menge Dresche. Musste Otto vorne und hinten bedienen. Löffelchen, hol mir meine Pantoffeln. Hat Löffelchen die Pantoffeln geholt. Am 19.05.64 Paket zur Post gegeben. Trainingshose und grünliche Kammgarnhose und braune Sandalen. Orangen und kleine Ritterschokolade. Besuch am 2. August 64. Junger blonder Pfleger öffnete die Tür und sagte mir gleich, heute geht es nicht gut, besser er kommt nicht herunter. Nach langem Hin und Her sagte er dann, wenn Sie es wollen, bringe ich ihn herunter. Er war ruhig und versuchte nicht zu schlagen. Nur wollte er gern in den Garten, denn es war vom Traktor hinter M64 ein höllischer Lärm. Er war immer sehr empfindlich gegen Lärm. 2 Birnen gegessen und 2 Pfirsiche. Dann ermahnte der Pfleger, weil es von den saftigen Birnen auf den Fußboden tropfte. Er ging dann wieder schweren Herzens hinauf. Der Pfleger sagte, ich flattiere nicht, denke gar nicht daran. Oder Löffelchen hebt mir die Zigarette auf. Hat Löffelchen ihm die Zigarette aufgehoben? Besuch bei Helmut am Samstag, den 22. Mai 65. Er freute sich nicht besonders. Ein wenig gegessen, ein Stückchen von Fatis Geburtstagstorte und 2 Bananen. Neue Hose, 59 Mark gekauft bei Höppner Neustädt. Bundweite 86, Seitenlänge 1,10 Meter. Helmut hat sie gleich anprobiert. Passte in der Bundweite und Herr Pfleger Hausmann sagte, er kann die Hose gleich anbehalten. Ich werde den Namen einzeichnen. Neue Turnschuhe, 10,80 Mark, gleich angezogen. Passten gut. Am 1. Juni 1965, Stichwunde in linker Brust, Wunde genäht. Dann hat Otto gesagt, Löffelchen, bück dich, kriegst eine Nuss. Hat Löffelchen sich gebückt. Hat Otto ihn angebrüllt, tiefer. Hat Löffelchen sich noch tiefer gebückt. Und Otto hat ihm mit der Faust, mit dem Fingerknöchel vom Mittelfinger mit voller Kraft auf den Kopf gehauen. Am 5. Juni Besuch bei Helmut. Er zeigte mir die genähte Wunde, hat auch ein wenig gesprochen und gegessen. Das war ein besonders beliebter Scherz. Löffelchen, bück dich, kriegst eine Nuss. Am 16. Juni Besuch bei Helmut. Kaum gesprochen. Er wollte, ich sollte wieder nach Hause gehen. Die anderen Patienten, die haben drum herum gestanden und haben gelacht. Am 3. Juli Besuch bei Helmut. Er hat etwas gegessen und auch etwas gesprochen. Doch leider geistig etwas gestört. Teilweise. Was bin ich bloß für ein Mensch, äußerte er. Er möchte gut und klug sein. Und die Pfleger, die haben dabei gestanden und haben auch gelacht. Solche Behauptungen sind einfach absurd. Am Mittwoch, dem 14. Juli 1965, Paul besuchte Helmut. Er war sehr still. 3 Bananen gegessen, ein Kirschjoghurt gegessen. Blaues Auge. Wer hat Helmut geschlagen? Wir haben echt gelacht. Mittwoch, dem 15. September 65, Besuch bei Helmut. Er hat wenig gegessen, verschenkte Trauben und Gebäck. Ich hatte den Arzt gefragt, ob wir in den Garten gehen könnten. Wenn ein Pfleger in der Nähe ist, sagte er. Dann kam der Pfleger und sagte, es geht nicht. Und dabei waren so viele da. Weil ich sagte, er schlägt nicht, antwortete der Arzt, ich lehne jede weitere Behandlung Ihres Sohnes ab. Ich kann natürlich Ihre Enttäuschung über manches Verhalten von Seiten der Pfleger gut verstehen. Zum Beispiel, dass man zu faul ist, Helmut die von Ihnen mitgebrachten schönen Sachen anzuziehen. Mein Mann, der eine über 20-jährige Krankenhauserfahrung hat, sagt mir, dass es überall so sei. Er habe da oft die dollsten Sachen erlebt. Solche Behauptungen sind einfach absurd. Samstag, dem 25. September, Besuch bei Helmut. Er war ruhig. Hat 2 belegte Schwarzbrote mit Schweizer Käse gegessen, welche ich mitbrachte. Eine Banane und ein Joghurt mit Kirsch und ein Stückchen Kuchen. Er war nett, aber sehr still. Er wollte an seine Hose einen Knopf genäht haben, weil die Hose zu weit war. Wenn Sie ihm wieder etwas schenken wollen, so informieren Sie mich darüber. Und ich werde dann mit sanfter Gewalt darauf bestehen, dass Helmut die Sachen auch tragen darf. Ich kann nämlich Ihren Ärger mit der wunderschönen Wolljacke, die Sie ihm gestrickt haben, sehr wohl verstehen. Auf diese Wolljacke würde ich allerdings nicht zurückkommen. Montag, den 27. September, Paket zur Post gegeben an Helmut. Inhalt, eine graue Manchester-Hose, eine grünliche Trevira-Hose mit engem Bein und eine graue Hose, eventuell für einen Patienten, dem die Hose passt. Und ein grün kariertes Jackett für Helmut für kalte Tage. Besuch am 4. März 1967, Helmut blutig geschwollene Lippen. Schläge vom Pfleger. Solche Behauptungen sind einfach absurd. Es nützt rein gar nichts, wenn man anfangen will, sich durchzusetzen und den Herren gegenüber energischer zu sein. Wir sind vollkommen auf deren Wohlwollen angewiesen. Pfleger sind eben auch nur Menschen. Die Schläger... Die Pfleger haben dabei gestanden und gelacht. Das Schlimme ist ja, dass diese Pfleger von ihren Patienten keinen Dank ernten. Weil diese Patienten viel zu krank sind, um Dank zu empfinden oder ihn auszudrücken. Die haben echt gelacht. Am 13. Mai 1967 Mutter besuchte Helmut. Er war still, sprach kaum. 2 Stückchen Rhabarberkuchen mit Sahne gegessen, sonst nichts weiter. Obst, Orangen und Apfel und Teekuchen Pfleger übergeben. Er war bei dem herrlichen Sonnenschein nicht dazu zu bewegen, mit in den kleinen Garten zu gehen. blieb in seinem Zimmer allein. Hat aber Herrn Pfleger Hausmann versprochen, mit Handreichung, morgen am ersten Pfingstfeiertag mit herauszugehen. Taschentuch, 4 Waschlappen, ein paar Turnschuhe. Psychiatrisches Landeskrankenhaus Beckenried, Direktion. Beckenried, 8. Juni 1967. Sehr geehrte Frau Wernicke, wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 27.07.1964 und teilen Ihnen mit, dass die bereits damals bei Ihrem Sohn geplante Hirnoperation, Leukotomie, angesichts des weiterhin äußerst ungünstigen Krankheitsverlaufes aus ärztlicher Sicht zum Wohle Ihres Sohnes dringend indiziert ist. Wie wir Ihnen leider immer wieder sagen mussten, geht das Leiden des Patienten mit einer Neigung zu erheblicher und schwer vorauszubestimmender Aggressivität einher. Ärzte, Pfleger und Mitpatienten waren immer wieder seinen massiven Angriffen ausgesetzt. Daraus ergibt sich zwingend, dass der Patient eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und dass angesichts der außergewöhnlichen Schwere des Krankheitsbildes jeder Entlassungsversuch von uns abgelehnt werden muss. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bechtold, Regierungsmedizinalrat. So viel für heute, liebe Frau Wernicke. Es bleibt Ihnen im Augenblick nichts, als für Helmut zu beten. Und wenn möglich, 2-mal in dieser Woche zu ihm hinzugehen. Am 25. Juli 1967, Dame und Mühlespiel. Schreibpapier, Rasierapparat, Lego-Baukasten, 2 Toilettentaschen, Hut, grünlicher Schlafanzug, neue braune Pantoffeln, 2 Waschlappen, hellgraue Hose, Hosenträger, dunkelgrau karierter Anzug, weißes Hemd, Kragenweite 41, Hemd mit breitem Streifenkragen und Manschetten, 3 Taschentücher, beigefarbenes Netzhemd mit halbem Arm, hellblaues Hemd, neue Unterwäsche, Hemd und Hose, schwarze Schuhe, hellgraue Strümpfe. Liebe Frau Wernicke, Helmut beklagte sich letzthin, dass er als einziger keinen gestreiften Anzug kriege, den er viel lieber haben möchte als seine Sachen. Als der Pfleger sagte, er solle doch froh sein, die eigenen Sachen tragen zu dürfen, sagte Helmut, die gestreiften Anzüge seien viel luftiger und er möchte viel lieber so viel Luft an sich bekommen. Das erste halbe Jahr habe er einen gestreiften Anzug tragen dürfen, aber dann habe man ihm den Anzug weggenommen. Und er empfand dies offenbar als große Zurücksetzung gegenüber den anderen Patienten. Ja, wie hätten Sie es denn nun gerne? Graue Hose, grünliche Trevira-Hose, graue Manchester-Hose. Amtsgericht 14, Neustädte, 29.11.1967. Vor Justizamtmann Rott erscheinen, Herr Paul Wernicke, geboren am 18.02.01 in Rothenschirmbach, Kreis Querfurt, Sachsen-Anhalt, sowie Frau Elisabeth Wernicke, geborene Kuhnold, geboren am 3.9.04 in Erdeborn, und erklären. Gegen den Beschluss des Landgerichts Neustädt vom 14.09.1967 legen wir hiermit gemäß § 27 FGG weitere Beschwerde ein. Begründung. Wir beantragen nach wie vor die Ablösung des zum Amtspfleger für unseren Sohn bestellten Dr. Med. Seewald in Beckenried. Wir sind der Auffassung, dass wir bei der Bestellung des Pflegers nicht hätten übergangen werden dürfen. Wir bitten sodann, das Vormundschaftsgericht anzuweisen, die Mutter des Kranken, nämlich Frau Elisabeth Wernicke, zum Pfleger für die persönlichen Angelegenheiten unseres Sohnes zu bestellen. Wir sind nach wie vor mit der beabsichtigten Gehirnoperation nicht einverstanden und wollen auf diese Weise verhindern, dass diese durchgeführt wird. Ich, Frau Wernicke, werde, wenn ich zum Pfleger bestellt bin, zu dieser Operation auf keinen Fall meine Einwilligung erteilen. Hellgraue Hose, grünliche Trevira-Hose. Graue Manchester-Hose. Oberlandesgericht Grossau, 5. Zivilkammer in Neustädt. Neustädt, den 21.02.1968. Beschluss. Die Beschwerde der Eltern des Pflegebefohlenen gegen den Beschluss des Landgerichts Neustädt vom 14. September 1967 wird zurückgewiesen. Gründe. Die Eltern des Pflegebefohlenen erstreben seit 1964 die Entlassung des derzeitigen Amtspflegers und die Berufung der Mutter als Pfleger. Sie wollen damit verhindern, dass eine von den behandelnden Ärzten erwogene Gehirnoperation, Leukotomie, durchgeführt wird. Von der Bestellung der Eltern als Pfleger ist abzusehen, wenn sie das Interesse des Pflegebefohlenen gefährden würde. Der Pfleger hat im vorliegenden Falle die Aufgabe, anstelle des wegen seines Krankheitszustandes unfähigen Pflegebefohlenen über die Erteilung der Einwilligung in die vorgesehene ärztliche Behandlung zu entscheiden. Es handelt sich um Entscheidungen, die medizinische Kenntnisse oder zumindest die Fähigkeit zu sachlicher, von gefühlsmäßiger Wertung freier Abwägung und Beurteilung der von den Ärzten vorgeschlagenen Maßnahmen erfordern. Die Feststellung des Landgerichts, dass eine solche Fähigkeit zur objektiven Einsicht bei den Eltern des Pflegebefohlenen nicht vorhanden ist, dass sie sich vielmehr von gefühlsmäßigen Erwägungen leiten ließen, ist nach dem Inhalt der Akten nicht zu beanstanden. Diese Feststellung rechtfertigt auch die Besorgnis, dass die Bestellung der Eltern des Pflegebefohlenen dessen Interessen gefährden würde, weil zu befürchten wäre, dass sich die Eltern der Einsicht in die Notwendigkeit einer unerlässlichen ärztlichen Behandlung verschlossen. Dagegen besteht kein Anlass, an der Eignung des derzeitigen Pflegers für sein Amt, insbesondere an seiner Sachkunde und seinem Pflicht- und Verantwortungsgefühl im Falle der Zustimmung zu schwerwiegenden Behandlungsmaßnahmen zu zweifeln. Bastian, Oberlandesgerichtsrat, Hölters, Oberlandesgerichtsrat, Dr. Müller, Oberlandesgerichtsrat. Inwiefern dient die vorgesehene Hirnoperation den Interessen des Patienten? Dient sie nicht eher den Interessen der mit der Pflege des Patienten beauftragten psychiatrischen Institution? Ist eine gefühlsmäßige Wertung eo ipso unsachlich und nicht objektiv begründet? Auf welche Fakten, zum Beispiel voraussagbare Operationsfolgen, stützt sich der Wahrheitsanspruch des Urteils der Ärzte? Würde nicht auch ein voll zurechnungsfähiger Patient angesichts der Frage, ob er einer schwerwiegenden Hirnoperation zustimmen soll, sich in vielen Fällen von gefühlsmäßigen Erwägungen leiten lassen? Würde seine Entscheidung, wie immer sie ausfiele, nicht selbstverständlich respektiert? Unterstellt die Gesetzgebung den nächsten Angehörigen psychiatrischer Patienten, dass sie ihrerseits zurechnungsunfähig seien? Läuft die Übergehung der Eltern bei der Bestellung der Amtspflegschaft nicht de facto auf die Entmündigung und Entrechtung voll zurechnungsfähiger und frei verantwortlicher Bürger hinaus? Ferner, worin besteht eigentlich die Verantwortung des vom Gericht bestellten Amtspflegers Dr. Med. Seewald? In welcher Weise würde er konkret für die schädlichen Folgen einer von ihm zu verantwortenden Fehlentscheidung einzustehen haben? Würde er, obzwar frei von gefühlsmäßigen Wertungen, den Hinterbliebenen im Falle des Todes seines Pflegebefohlenen eine Kondolenzkarte schicken? Oder würde er hiermit seine Sprechstundenhilfe beauftragen? Was Sie da schreiben, meine liebe Frau Wernicke, dass Sie Ihren Sohn der Wissenschaft als Versuchsperson zur Verfügung stellen sollen, meine Beste, das ist einfach glatter Unsinn. Professor Dr. Aschenbruch ist ein äußerst sorgfältiger Arzt. Und er sprach so überaus nett von Ihrem Sohn, dass es vollkommen unmöglich ist, dass er nicht nur das Allerbeste für Helmut will. Hellgraue Hose, grünliche Trevira-Hose, graue Manchester-Hose. Ich bitte Sie, was sollte er denn für ein Interesse haben, Ihren Sohn als Versuchsperson zu missbrauchen? Und meinen Sie wirklich, selbst wenn man diesem sehr kultivierten Arzt so etwas unterstellen dürfte, dass jemand so etwas wagen würde, nachdem ich nun als Frau meines Mannes, der ja immerhin ein Kollege von Professor Aschenbruch ist, grundsätzlich auf ihrer Seite stehe. Am 29. Juli 1969 Helmut besucht, auf mein Bitten Zwangsjacke ausgezogen, etwas Schlagsahne mit Johannisbeergrütze gegessen, eine Weißbrotschnitte mit Lyoner Beleg gegessen und ein Päckchen Waffelkekse. An Wäsche abgegeben, einen blau gestreiften Schlafanzug, zwei Waschlappen, ein blau gestreiftes Frottierhandtuch und Hose vom guten Anzug, dunkelgrau kariert. Alles in allem bin ich voller Hoffnung, dass es Helmut nach der Operation besser gehen wird. Am 2. August 1969, wir waren von 14:30 bis 17:30 Uhr im hinteren Garten ganz allein, Helmut und ich. War sehr umgänglich. Tags zuvor soll er auch sehr nett gewesen sein. Er hätte sogar mal ein wenig gelacht. Etwas gegessen. Zwieback und Schlagsahne zum Kaffee und eine Flasche Wasser getrunken. Verdauung im Garten. Trotz Gewitter und etwas Regen konnten wir 3 Stunden im Garten spazieren gehen. Schlafanzug abgegeben und belegte Brote. Garantie dafür, dass es so sein wird, haben wir natürlich nicht. Am 5.8.69 Helmut besucht. Zwangsjacke habe ich ihm ausgezogen. Er war aber ein wenig traurig und sprach viel vom Sterben wollen und lieber in der Ewigkeit sein. Der Professor will Ihrem Sohn als gewissenhafter Arzt helfen. Darüber müssen Sie und Ihr Mann sich völlig klar sein. Am 8. August Helmut besucht. Zwangsjacke. Durften nicht in den Garten, weil andere darin waren. 3 Schlafanzüge sauber gewaschen und gebügelt abgegeben. Einen uniblau, einen rötlich gestreiften und einen grünlich gestreiften. Er wollte mit nach Hause. Etwas Schlagsahne gegessen. 5 Schlafanzüge in Beckenried. Ob mit oder ohne Operation, so kann es mit dem armen Jungen doch nicht länger weitergehen. Am 12. August 1969 Helmut besucht. Zwangsjacke an, wenig gegessen. Er will nicht mehr leben, er war sehr traurig. Pfleger Hausmann machte auf mein Bitten den einen Arm frei. Sie wissen doch nur zu genau, dass Helmut so nicht mehr weiterleben will, weil ihm das Leben unerträglich ist. Er will nicht mehr leben. Ob mit oder ohne Operation. Zwangsjacke. Alles in allem bin ich voller Hoffnung. Am 23. August 1969. Paul und ich besuchten Helmut. Er freute sich, hat etwas gegessen. Wir sind auf und ab im Flur gegangen. Er wollte mit nach Hause. 2,5 Stunden waren wir bei ihm. Viele herzliche Grüße, auch an Ihren lieben Mann. Am 26. August 1969 besuchte ich Helmut. Wieder in der Zwangsjacke und Schlafanzug. Er war lieb. Wir sind im langen Flur auf und ab gegangen. Etwas Schlagsahne und Pflaumenkuchen gegessen. Ich sagte dem Pfleger Jansen, ich möchte ihm die Zwangsjacke ausziehen. Antwort: Wir haben Anweisung, Helmut daraufhin sofort nach oben zu bringen. Immer trägt er den Schlafanzug. Diesmal hatte er wieder Turnschuhe an. Die braunen Pantoffeln, die ich ihm im Juli kaufte, sind hoffentlich noch da. Je netter wir zu den Pflegern sind, umso netter sind diese zu ihrem Sohn. Wir kommen jedenfalls gegenüber den Pflegern nur weiter, wenn wir sie möglichst nett behandeln und ihnen öfters einmal etwas in die Hand drücken. Das ist doch sogar bei den katholischen Mönchen so. 9. September. Helmut immer in der Zwangsjacke. Er hat ein wenig gegessen. Ich habe die Ärmel der Zwangsjacke gelöst mit Schlüssel. Wie weit es Ihnen möglich ist, den Herrn ab und zu 3 Mark oder so zu geben, übersehe ich nicht. 17. September. Helmut wieder in der Zwangsjacke. Wenig gegessen. Ich habe die Ärmel der Zwangsjacke gelöst mit meinem Schlüssel. Wir sind eine gute Stunde immer auf und ab gegangen im Flur des Landeskrankenhauses MC4. Er war wieder sehr unglücklich und wollte nach Hause. Doch Professor Aschenbruch war nicht damit einverstanden. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass Professor Aschenbruch ihren Sohn nicht entlassen will. Er darf ihn gar nicht entlassen, wenn nicht das Gericht ein offizielles Urteil fällt, dass der Kranke entlassen werden kann. Sonnabend, den 20. September 1969, Helmut wieder in der Zwangsjacke. Etwas gegessen, Schlagsahne, einen Apfel. Auch ein wenig geturnt, Schnelllauf geübt. 2 Nachthemden abgegeben, grün und rot gestreifte. Er darf ihn gar nicht entlassen. Mutti besuchte Helmut. Er war sehr unglücklich und wollte mit nach Hause. Hat nur etwas Sahne gegessen und Plätzchen. Wie immer in der Zwangsjacke, auch Hände darin. Liebe Frau Wernicke, Sie beklagen sich, dass man Ihren armen Sohn wie einen Verbrecher einsperre. Dabei sei er doch ein guter Mensch. Die Ärzte und Pfleger sind natürlich für die anderen Patienten genauso verantwortlich wie für Helmut. Und weil Helmut nun ab und zu diesen Haukoller kriegt und man nie weiß, wann das gerade ist, muss man die anderen begreiflicherweise vor ihm schützen. Und dies ist natürlich viel häufiger, als es tatsächlich nötig wäre. Am 19.10. Besuch bei Helmut. Wir waren im Besuchszimmer, doch er war etwas unruhig. Wie immer die Zwangsjacke an. Vati sollte zu ihm kommen. Karte von Tante Margret gelesen. Man kann ja nicht einfach einen Pfleger zur dauernden Verfügung von Helmut stellen. So hilft man sich, wie man kann. Ich arbeite hier in Bethel mit geistig Behinderten seit über 20 Jahren und stehe selber oft am Rande meiner Kraft. Seit 3 Jahren arbeite ich im Haus Bethesda, wo die Arbeit für mich etwas leichter ist. Von Misshandlungen weiß ich nichts zu berichten. Höchstens, dass es schon mal vorkommt, dass ein Patient sich selbst verletzt oder verunfallt. Denn wir sind keine Heiligen und können nicht an 2 Orten gleichzeitig sein oder sehen, was hinter unserem Rücken geschieht. Am 2.11. Besuch bei Helmut mit Vati zusammen. Er war etwas unruhig und wollte mit nach Hause, hat wenig gegessen. Habe ihm im Besuchszimmer auch die Zwangsjacke ausgezogen. Doch er wollte sich etwas wehren und schlagen. Ich weiß aber, dass man uns nachsagt, dass die Patienten hier so liebevoll umsorgt und gepflegt werden wie kaum irgendwo sonst. Auch darüber könnte die Presse ja einmal berichten. Oder darüber, dass es auch in unserem Beruf Erfolgserlebnisse und Fortschritte gibt. Ich finde es gleichfalls absolut grässlich, dass Ihr lieber Sohn wie ein Löwe, Entschuldigung, im Käfig sitzen muss. obwohl er doch nur verhältnismäßig selten haut. Wer kennt schon das Gefühl des Glücks, das man plötzlich empfindet, wenn nach wochenlangen oder monatelangen intensiven Bemühungen zum ersten Mal ein Lächeln des Verstehens über das Gesicht des Patienten huscht. Wenn er es lernt, ein Wort immer besser zu artikulieren oder den einen oder anderen Handgriff zu seiner Versorgung selbst zu verrichten. Am 8.11.69 Helmut besucht. Er sah sehr blass aus, immer wieder die Zwangsjacke. Ich habe sie ihm ausgezogen und seine Hände massiert. Er hat ein wenig gegessen, etwas Schlagsahne und zwei kleine Kuchen. Er wollte auch mit nach Hause, war aber sonst ruhig. Hat auch Brief von Tante Emma mitgelesen und teilgenommen. Solche Erfahrungen sind für mich die Entschädigung für alle Beschwernis. Und wenn es solche Lichtblicke und Glaube und Hoffnung nicht gäbe, dann wüsste ich auch oft nicht, ob meine Arbeit nicht sinnlos wäre und wie ich von einem Tag auf den anderen kommen könnte. So hilft man sich, wie man kann. Besuch am 23.01.1970. Helmut war sehr traurig, er möchte nach Hause. Besuch am 31.01.1970. Helmut freute sich, er war lieb und gut. Besuch am 7.02.1970. Helmut war traurig, er will nach Hause. Übrigens hat mir Helmut gesagt, er wäre ganz gern in seinem Zimmer. Er ist ja von Natur aus ein stiller und in sich gekehrter Mensch, der sowieso nicht sehr gern unter vielen Menschen ist. Ich kann ihm das gut nachfühlen. Diese oft rauen anderen jungen und älteren Männer, die dort sind, strengen ihn bestimmt nur an. Denn er ist ja ein sehr sensibler und auch kultivierter Mensch. Das Einzelzimmer ist für ihn sogar ein Glücksfall. Besuch am 14.02.1970. Mit Vati und Mutti zusammen Kaffee getrunken im langen Aufenthaltsraum. Er hat Schlagsahne und Kuchen gegessen. Aber er wollte so sehr gerne mit nach Hause. Oder Vati sollte bei ihm bleiben, um zu sehen, wie es ihm hier geht. Bitte, bitte, Vati, bleib bei mir. Mir ist fast das Herz gebrochen, so wie er es mir getan, ihn doch zu lassen. Das Einzelzimmer ist für ihn sogar ein Glücksfall. Ihnen viele liebe Grüße und recht gute Erholung. Zweiter Osterfeiertag. Besuch bei Helmut. Wie immer in der Zwangsjacke. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Er wollte, Vati soll bei ihm bleiben oder mit nach Hause nehmen. Mein lieber Helmut, scheinbar hast du dich nicht über mein Osterpäckchen gefreut, dass ich so gar nichts von dir höre. Hoffentlich fühlst du dich nun wohler und genießt draußen das schöne Wetter. Unser Wald wird auch langsam grün und lässt dich schön grüßen. Anemonen, also Buschwindröschen, Veilchen und Himmelsschlüsselchen blühen und auf dem roten Berg die schönen goldgelben Adonisröschen. Mein lieber Eichelhäher ist auch gut durch den Winter gekommen und hopst fröhlich in seinem Käfig herum. Wenn er Hunger hat, ruft und krächzt er. Am liebsten hat er rohes Fleisch und Äpfel, ist aber auch mit Weißbrot zufrieden. Heute sah ich auch die ersten Schwalben und wünschte, dass sie uns Glück bringen. Mit diesem Wunsch grüß dich, lieber Helmut, für heute sehr herzlich deine Tante, die hoffentlich recht bald mal wieder von dir hört. Welches Erscheinungsbild bietet der Patient Wernicke nach 13-jähriger psychiatrischer Dauertherapie? Meine liebe gute Tante, Mutti besuchte mich und überreichte mir dein Briefchen. Auch bei uns grünt und blüht es und ich wünschte, du möchtest es auch einmal sehen. Adonisröschen gibt es bei uns nicht und das Osterpäckchen habe ich erhalten und das bügelfreie Oberhemd passt recht gut. Ich habe es Ostern getragen. Ich grüße dich sehr herzlich, meine Tante, und dein Neffe Helmut, den 4. Mai 1970. Am 18.05.1970 Mutti besuchte Helmut, wieder in der Zwangsjacke. Er war lieb, hat auch Kaffee getrunken und zwei Stückchen Kuchen gegessen und noch zwei Orangen. Er wollte mal heraus, nur bis vor die Tür, wurde aber nicht erlaubt. Ebenso sagte man mir, wenn ich ihm die Zwangsjacke ausziehe, wird der Besuch sofort abgebrochen im Auftrag des Arztes. Natürlich, ganz ohne Zwang geht es nirgendwo. Ein schwer oligophrenes Wesen muss schon mal fixiert werden, damit es sich nicht selbst zerkratzt und zerbeißt. Wie sonst sollen wir das Problem denn lösen? So hilft man sich, wie man kann. Was kann ich bloß tun, um mein Kind zu befreien? Es bleibt Ihnen im Augenblick nichts, als für Helmut zu beten. Am 27.06.1970. Vati wollte Helmut besuchen und saubere Schlafanzüge abgeben. Da bekam er den Bescheid, Helmut ist verlegt, zwecks Untersuchung, und konnte nicht erfahren, wohin. In welche Klinik wurde der Patient Wernicke in der Zeit vom 19. Mai bis 27. Juni 1970 verlegt? Warum erhielten die Eltern des Patienten auf ihre Anfragen nach seinem Verbleib keine Auskunft? Warum erstatteten die Eltern keine Vermisstenanzeige? Liebe Frau Wernicke, ich bin aus den Ferien zurück und habe heute Morgen Ihren Brief erhalten. Wir wollen jetzt sofort sehen, was sich wegen Helmut tun lässt. Herr Oberamtsrichter Scheible ist leider zurzeit noch in Urlaub. Oberstaatsanwalt Emmerich ist krank, kommt aber nächste Woche zurück. Es sind die beiden Leute, bei denen wir den Hebel ansetzen müssen, um Helmut aus Beckenried herauszukriegen. Am Dienstag, dem 30.06., telefonierte ich mit Dr. Fahrenholz. Er sagte, morgen Mittwoch kommt er zurück. Sie können ihn wieder besuchen. Von unseren Bemühungen dürfen Sie zunächst gar nichts sagen in Beckenried. Sonst arrangieren die alles Mögliche, um möglichst viel zu vertuschen. Am Donnerstag, dem 2.07., besuchte ich nun Helmut und stellte sofort fest, dass er am Kopf operiert war. Die Wunde an der Schädeldecke und 6 Nahtstiche rund um den Kopf herum. 6 Einstichstellen von der Dornenkrone, dem Metallkranz, der um den Kopf verschraubt war. Ich war ganz verzweifelt über seinen Zustand. Er sprach kaum ein Wort. Es bleibt Ihnen im Augenblick nichts, als für Helmut zu beten. Nun besuchten wir zusammen, Paul und ich, am 4.7. unseren lieben Helmut. Gegessen hat er etwas und ist auch schön mit Vati zusammen im gleichen Schritt auf und ab, mit ziemlicher Ausdauer. Beten. Am 7.7.70 besuchte ich Helmut. Er hat auch eine Kleinigkeit gegessen, aber war sehr traurig und sprach kaum ein Wort. Beten. Am Samstag, dem 11.7., heute am 22.07.70, am 15. August, am 19. September. Ein Wort. Er hat ein wenig gegessen, er wollte mit nach Hause. Nachthemd abgegeben, blau gestreift. Einen Schlafanzug und ein paar Strümpfe mit nach Hause genommen zum Waschen und Stopfen. Nachtanzug abgegeben. Ihnen sehr liebe Grüße. Am 26. September 1970 wollte ich Helmut besuchen. Und da sagte mir der Pfleger, Herr Wernicke ist nicht hier. Er ist verlegt. Wir wissen nicht, wohin. Sagen Sie vorläufig in Beckenried gar nichts weiter. Versuchen Sie auch nicht, die Ärzte zu sprechen. Man wird Sie sowieso nicht vorlassen. Am Dienstag, dem 29. September 1970, sprach ich mit Herrn Dr. Fahrenholz. Er sagte mir, wir haben eine zweite Operation bei Ihrem Sohn vorgenommen. Er ist in Frankfurt am Main. Wann er zurückkommt, wissen wir noch nicht. Am Donnerstag, dem 1.10.70, kam ein Anruf von Dr. Fahrenholz. Ihr Sohn ist in die Neustädter Nervenklinik gekommen. Am Sonntag, dem 4.10.70, besuchte Paul unseren lieben Sohn. Er lag im Bett, war ruhig, aber die Hände fixiert. Er hat etwas gegessen und war sehr müde. Am Sonntag, dem 11.10., war Paul im Garten mit Helmut. Ich war vom 15.10.1970 bis 16. November täglich mit unserem lieben Helmut am Nachmittag zusammen. Wir haben uns ganz gut unterhalten können und auch Dame und Mühle gespielt. Auch an schönen Herbsttagen im Garten Tischtennis gespielt mit guter Ausdauer und sehr ruhig, fast eine Stunde. Am 16. November war er besonders lieb. Am Abend sagte mir dann Dr. Holtei, wir müssen ihn wieder nach Beckenried verlegen. Helmut war sehr unglücklich darüber und sagte zu mir, liebe Mutti, weine nicht. Ja, das hätten wir nicht gedacht, dass es uns einmal so gehen würde. Mir wird schon heute bange vor dem Wiedersehen im Beckenried. Auch ich mache mir große Vorwürfe. Wenn Sie keinen Platz haben, nehme ich unseren Sohn nach Hause. Anders nicht. Wenn ich nach Beckenried komme und er wird mir wieder in der Zwangsjacke vorgeführt, gehe ich nicht wieder fort und nehme ihn mit nach Hause. Sonnabend, den 30.01.71. Helmut hatte man wieder die Zwangsjacke angezogen. Wie sonst sollen wir das Problem denn lösen? So hilft man sich, wie man kann. Sonnabend, den 6.2.71, besuchte ich Helmut. Er war lieb und gut und wollte mit nach Hause. Hat von der Geburtstagstorte Nusstorte gegessen und auch viel getrunken. Er war ruhig. Wir haben auch zusammen Tischtennis gespielt, gut eine halbe Stunde. Ich war froh, dass ich ihn so weit dazu gebracht habe. Am 10.2.71 besuchte ich Helmut. Man hatte ihm wieder die Zwangsjacke angezogen. Am 13.2. besuchte ich Helmut ebenfalls. Wieder brachte man unseren Sohn in der Zwangsjacke, selbst die Hände darin über der Brust verkreuzt. Er war sehr unglücklich darüber. Er wollte mit nach Hause. Am 18.2.71, am Mittwoch, dem 3.3.71, am 7.3.71, am 9.3.71, am 11.4. Ostersonntag, am 13.4.71, am 16.4.71, am 24.4.71, am 27.4.71. Er war im Bett, er war lieb, er war traurig, er war in der Zwangsjacke, er war unruhig, er hat etwas gegessen, er hat etwas getrunken, er wollte nach Hause, er hat ein wenig im Blumenkatalog gelesen. 3 Schlafanzüge, 4 Waschlappen, schwarze Schuhe, Lego-Baukasten, Hosenträger, Bleistift, roter Radiergummi. Amtsgericht Neustädt, Neustädt, den 24. Januar 72. Beschluss. Der Antrag der Eheleute Paul und Elisabeth Wernicke auf Entlassung des bisherigen Amtspflegers ihres Sohnes Helmut Wernicke, geboren am 23.05.1936 in Halle, und Übertragung der Pflegschaft auf Frau Elisabeth Wernicke wird abgelehnt. Gründe. Der Pflegebefohlene Helmut Wernicke befindet sich seit Jahren im psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried und wird seit dem 15.06.1961 von Herrn Dr. Med-Georg Seewald in Beckenried als Pfleger für seine persönlichen Angelegenheiten vertreten. Die Errichtung der Pflegschaft war notwendig geworden, als die Mutter, Frau Wernicke, dem psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried die Erlaubnis zur Behandlung ihres Sohnes entzog. Bereits am 16.03.1964 und am 11.07.1967 hatten die Eltern beantragt, Frau Wernicke zum Pfleger ihres Sohnes zu bestellen. Der letzte Antrag wurde sowohl vom Amtsgericht als auch in der Beschwerdeinstanz und der weiteren Beschwerdeinstanz zurückgewiesen. Am 17.09.1971 haben die Eheleute Wernicke erneut beantragt, die Pflegschaft auf Frau Wernicke zu übertragen. Sie haben ausgeführt, Frau Wernicke habe als Mutter des Pflegebefohlenen das Recht, bei der Auswahl des Pflegers bevorzugt berücksichtigt zu werden. Die bisherigen Gründe für die Ablehnung dieser Forderung seien im Übrigen nicht mehr vorhanden, denn die von Frau Wernicke abgelehnte Gehirnoperation sei zwischenzeitlich an ihrem Sohn durchgeführt worden. Er bedürfe nun ihrer individuellen Fürsorge, die ihm in einem geschlossenen Heim nicht gewährt werden könne. Frau Wernicke sei als Mutter des Pflegebefohlenen besser in der Lage, die richtigen Entscheidungen für ihn zu treffen. Das psychiatrische Landeskrankenhaus Beckenried wurde zu dem Antrag der Eheleute Wernicke gehört. Es hat in seiner Stellungnahme vom 22.09.1971 ausgeführt, dass der erwartete Operationserfolg bei dem Patienten bisher nicht erreicht wurde. Es müsse vielmehr der weitere Krankheitsverlauf abgewartet werden. Unter Umständen ergebe sich auch die Notwendigkeit einer nochmaligen Operation. Die Übertragung der Pflegschaft auf Frau Wernicke sei daher ausgesprochen ungünstig. Bei ihrer persönlichen Anhörung hat Frau Wernicke erklärt, sie sei auf keinen Fall mit einer weiteren Operation einverstanden. Ihr Sohn sei nicht aggressiv und sie hielte seine Entlassung aus dem Krankenhaus für das Beste. Die Bestellung der Mutter würde das Wohl des Pflegebefohlenen gefährden. Es ist zu erwarten, dass sie als Pflegerin dem psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried die Zustimmung zur weiteren Behandlung des Patienten wiederum entziehen würde. Dies könnte dem Pflegebefohlenen schweren Schaden zufügen, zumal dieser noch immer angibt, Stimmen zu hören, die ihm Befehle erteilen. So müsse er sich auch noch das zweite Auge entfernen. Das rechte Auge hat er sich bereits selbst zerstört. Demgegenüber sind Gründe, den bisherigen Pfleger aus dem Amt zu entlassen, nicht sichtbar geworden. Der Antrag auf Übertragung der Pflegschaft auf Frau Wernicke ist aus diesen Gründen abzulehnen. Scheible, Oberamtsrichter. Natürlich, liebe Frau Wernicke, haben Sie vollkommen recht, wenn Sie vermuten, dass Helmut so oft von Hass spricht, weil er sich dort in der Anstalt gehasst statt geliebt fühlt. Es ist ja nur verständlich, dass die Patienten sich untereinander oft kaum ausstehen können. Hat doch auch jeder ein wenig Angst vor dem anderen. Das ergibt natürlich eine sehr unangenehme Atmosphäre, unter der ihr sensibler Sohn stark leidet. Wichtig ist, dass er weiß, dass man ihn lieb hat. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass er kaum je mehr vom Hass spricht? Wir sind übereingekommen, dass es zwar freilich viel Hass auf der Welt und auch in der Anstalt gibt, aber auch genauso viel Liebe. Und Helmut hat mir letzthin bestätigt, dass er das auch spüre. Er sagte mir vor einer Woche auch, er wisse schon, dass Gott ihn liebe und nicht hasse. Nur sei da eben noch dieser London. Das ist irgendein unheimlicher kleiner Mann, der es auf ihn abgesehen habe. Als ich ihm sagte, mit diesem London, mit dem würden wir schon fertig werden und vor dem brauche er überhaupt keine Angst mehr zu haben, da lachte er ganz fröhlich und war einverstanden, sich gegen diesen Kerl zu wehren. Welches Erscheinungsbild bietet der Patient Wernicke nach 15-jähriger intensiver psychiatrischer Therapie? Die zwei Hirnoperationen, Leukotomie, sowie dauernde Chemotherapie, Verabreichung von Neuroleptika umfasst. Das Lied von der alten Sonne, sie gibt den Gletschern Glanz, dem Stein der Regentonne in Tempeln Griechenlands. Sie wärmt ein Dorf mit Kühen. Sie wärmt auch eine Stadt. Sie lässt die Büsche blühen und Blume, Baum und Blatt. Jawohl, ich bin Psychiater. Habe allerdings meine Ausbildung nicht in der Zeit des Dritten Reiches genossen. Dafür aber 4 Semester in London und Turin studiert. Da Sie mir Anonymität zusichern, will ich Ihnen sagen, wie ich persönlich über die Sache denke. Der von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Enquete über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik verdanken wir im Wesentlichen eine 500 Millionen D-Mark für Bauzement zur Stabilisierung des Status quo. Das heißt zur Errichtung noch größerer, noch modernerer, noch sterilerer Betonsilos für die Zwischenlagerung unserer sozialen Ausschussprodukte. Die sogenannte Therapie, die hinter diesen Mauern praktiziert wird, ist blanker Nihilismus. E-Schock, Leukotomie und Psychopharmaka sind nicht das kleinere, sondern das weitaus größere Übel, da dem Patienten dadurch irreversible, nicht wiedergutzumachende organische Schäden zugefügt werden. Bei Pharmakotherapie bis hin zum Morbus Parkinson mit tödlichem Ausgang. Wir sehen sie wandern hoch über See und fällt von einem Land zum anderen umrundet sie die Welt. Dass Sie nach Alternativen fragen, wundert mich. Lesen Sie keine Zeitung? Hören Sie nicht Radio? Sehen Sie nicht fern? Längst sind in anderen Ländern in Theorie und Praxis positive Gegenmodelle geschaffen. In Italien haben Christdemokraten und Kommunisten gemeinsam die radikalste Irrenhausreform durchgesetzt, die mir aus der Geschichte bekannt ist. Therapeutische Gemeinschaften in Form von Kleingruppen, die zu Familien und Sippen auf dem Lande in Pflege gegeben werden. Damit Vergleichbares in der Industrie, wo sich je 100 Mitglieder der italienischen Gewerkschaften dafür verbürgen, einen psychisch behinderten Kollegen am Arbeitsplatz zu stützen und darüber hinaus ihre Freizeit mit ihm zu teilen. Dies alles ist machbar, aber in unserem Lande offensichtlich nicht erwünscht. Wir warten wie vergebens das Hell und versehrt die Mutter allen Lebens, die Sonne wie wiederkehrt. Der Grund für diesen zwanghaften kollektiven Starrsinn der Verantwortlichen, Politiker wie Ärzte, dürfte der sein, dass wir nicht zu wenig, sondern zu viel Geld haben. Dass es uns noch zu gut und noch nicht schlecht genug geht. Als dass wir endlich bereit wären, unser kollektives neurotisches Arrangement, die Strategie der Verdrängung und Vertuschung unserer sozialen Leiden zu durchschauen und uns selbst einer psycho- und sozioanalytischen Therapie zu unterziehen. Anders ausgedrückt, unser Leidensdruck ist noch nicht stark genug. Carl Gustav Jung hat einmal gesagt, es gebe Patienten, die erst durch schwere und allerschwerste Schicksalsschläge zur Einsicht und Umkehr gebracht werden können. Solcher Hiebe bedarf offensichtlich auch der Patientgesellschaft. Die Übel, die wir erzeugen, müssen noch wachsen. Wir müssen erst schreien, brüllen vor Schmerz. Help, help, we need help. So wie es in Italien der Fall war. Erst dann können wir hoffen auf eine Metanoia. Jede Gesellschaft produziert die Übel, die sie in Kauf zu nehmen bereit ist und somit in freier Verantwortung will. Jede Gesellschaft schafft sich die Leiden, die sie verdient. Die unsere, so scheint es, ist nekrophil und hat sich für ihren Untergang entschieden. Wohl bekomm's. Blau malt sie Ferne, Batten und Taubengrau den Stein. So unser Sohn in letzter Zeit. Nach den Eingriffen im Gehirn. Abgeschrieben. Seine Antriebskraft im Denken ist vollkommen zerstört. Besser geht es nicht mehr. Amtsgericht Neustädt, Neustädt, den 14. Juni 1974. Beschluss. Der Antrag der Eheleute Paul und Elisabeth Wernicke auf Entlassung des bisherigen Amtspflegers ihres Sohnes Helmut Wernicke, geboren am 23.05.1936 in Halle, und Übertragung der Pflegschaft auf Herrn Paul Wernicke wird abgelehnt. Gründe. Der pflegebefohlene Helmut Wernicke wurde nach jahrelanger stationärer Behandlung im psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried im Mai 1973 entlassen und lebt seither im Haushalt seiner Eltern, muss sich jedoch alle zwei Wochen einer ambulanten Behandlung im psychiatrischen Landeskrankenhaus unterziehen, deren Dauer noch nicht abzusehen ist. Er wird seit dem 15.06.1961 von Herrn Dr. Med-Georg Seewald in Beckenried als Pfleger für seine persönlichen Angelegenheiten vertreten. Die Errichtung der Pflegschaft war notwendig geworden, als die Mutter, Frau Wernicke, dem psychiatrischen Landeskrankenhaus Beckenried die Erlaubnis zur Behandlung ihres Sohnes entzog. Am 5.11.1973 haben die Eheleute Wernicke neuerlich die Entlassung des bisherigen Pflegers verlangt und die Einsetzung des Herrn Paul Wernicke als Pfleger beantragt. Sie berufen sich darauf, dass ihr Sohn seit Mai 1973, seit er sich in ihrem Haushalt befindet, von ihnen versorgt und gepflegt werde. Irgendwelche Schwierigkeiten hätte es seither nicht gegeben. Was Herrn Dr. Seewald betreffe, so kümmere sich dieser nicht um den Pflegebefohlenen und die von Herrn Dr. Seewald gebilligte und genehmigte medikamentöse und operative Behandlung habe sich nur ungünstig auf das Wohl ihres Sohnes ausgewirkt. Das psychiatrische Landeskrankenhaus Beckenried wurde zu dem Antrag der Eheleute Wernicke gehört. Auf seine Stellungnahme vom 20.12.1973 wird Bezug genommen. Es hat darin ausgeführt, dass Helmut Wernicke dringend alle zwei Wochen ein Depotmedikament benötigt, welches ihm jeweils nach ambulanter Behandlung im PLKH verabreicht werde. Ein Abbruch dieser Behandlung im jetzigen Zeitpunkt werde mit größter Wahrscheinlichkeit einen nicht ungefährlichen Rückfall im Krankheitsverlauf zur Folge haben. Es sei daher äußerst risikoreich, den Eltern, bei deren bekannter negativer Einstellung zur Behandlung im jetzigen Zeitpunkt, die Pflegschaft zu übertragen. Anlässlich seiner persönlichen Anhörung hat Herr Wernicke erklärt, dass er mit den bisherigen Maßnahmen der Ärzte nicht einverstanden sei. Der wiederholten Frage, was er von der jetzigen medikamentösen Behandlung seines Sohnes halte, wich er aus. Die Bestellung des Vaters als Pfleger würde das Wohl des Pflegebefohlenen gefährden. Es ist zu erwarten, dass er als Pfleger dem PLKH Beckenried die Zustimmung zur weiteren Behandlung des Patienten wiederum entziehen würde. Die Fortführung der medikamentösen Therapie ist jedoch unbedingt erforderlich, um die weitere Besserung des Krankheitszustandes des Pfleglings zu erreichen und einen Rückfall zu verhüten. Gründe, den bisherigen Pfleger aus dem Amt zu entlassen, haben sich nicht gezeigt. Der Antrag war daher abzulehnen. Machold, Rechtspflegerin. Er war sehr traurig und sprach viel vom Sterben wollen und lieber in der Ewigkeit sein. Er will nicht mehr leben. Göppingen, den 2.5.1978. an die Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V. Sehr geehrter Herr Stoffel, ich möchte Ihnen mitteilen, was in unserer Familie geschehen ist. Wegen der fälligen Depotspritze brachten wir unseren Sohn Helmut am 7.3. zu Frau Dr. Wingert. Sie gab ihm die Depotspritze und, ohne uns zu fragen, noch eine andere Spritze, welche schneller wirkt. Sie sagte, bringen Sie Ihren Sohn doch ein paar Tage in die Nervenklinik. Ich rufe dort an. In der Nervenklinik wusste niemand etwas von einem Anruf. Nachdem wir eine halbe Stunde gewartet hatten, sagte man uns, wir können niemand annehmen, und verwies uns an das Landeskrankenhaus Beckenried. Wir wollten Helmut von dort wieder mit nach Hause nehmen, doch sie behielten ihn dort. Frau Dr. Zoller gab ihm eine Spritze Leponex ohne unsere Einwilligung, obwohl Leponex seit dem 1. Januar dieses Jahres verboten ist. Am 15.3. besuchte meine Frau unseren Sohn. Er konnte nicht laufen und nicht sprechen. Bei einer Überdosis von Medikamenten oder Spritzen tritt eine Lähmung ein. Am 22.3. wurde uns der Besuch verweigert. Am 23.3. Telefonanruf von Dr. Fahrenholz, Sohn verlegt zu Intensivstation Kreiskrankenhaus Beckenried wegen Nierenversagen. Am 24.3., Karfreitag, bekam er Tropfinfusion und Katheter. Auf den Besuch meiner Frau reagierte er kaum noch. Am 27.3., Ostermontag, wurde Helmut in die Medizinische Universitätsklinik Neustädt verlegt. Wir besuchten ihn, doch er reagierte nicht mehr. Am 28.3. blieb meine Frau bei ihm bis zum 29.3., wo er um 3 Uhr seinen letzten Atemzug tat. Meiner Meinung nach ist sein Körper durch die starken Spritzen und die vielen Medikamente dermaßen vergiftet worden, dass die Nieren das viele Gift nicht mehr ausscheiden konnten. Mit stillen Grüßen, Paul Wernicke. Wir brachten Der Tod des Patienten löst alle Probleme, ein Hörspiel von Theodor Weißenborn. Es sprachen Liselotte Bettin, Christian Brückner, Hermann Treusch, Else Quecke, Horst Naumann, Heinz Krähkamp, Christiane Eisler, Marianne Lochert, Peter Schmitz und Robert Seibert. Regie führte Günter Sauer, Produktion Hessischer Rundfunk 1981.